Und würde gerne das Erzgespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung für Sie? Ja, Frau Doktor, alles in Okay. Ordnung. Zuerst werde ich Ihnen zuerst werde ich Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Dann können wir Ihre aktuellen Beschwerden übergehen. Und zuerst darf ich Sie um Ihren Namen bitten. Ja, Klaus Huber. Mein Name ist Klaus Huber. Ja. Huber. Herr Huber, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Klaus. Klaus Huber. Huber. Okay. Wie alt sind Sie, Herr Huber? Ich bin 33, Frau Doktor. 33. Okay. Ja. Wann sind Sie genau geboren? Ja, 1. April 1992. 92. Okay. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 1,79 Meter. 79. Und wie viel wiegen Sie? Ich wiege ungefähr 65 Kilogramm. 65. Okay. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Ja, meine Hausärztin heißt Frau Steffi Graf. Steffi Graf. Ja, Graf. Frau Graf. Frau Graf. Okay. Ja. Mit Double F oder Ja, eine Double F. Double F? Yar. Yra Double F. Double Doppel F. F. Okay, danke schön, Frau, danke schön, Herr Huber, für diese Informationen und was für Sie heute zu uns? Ja, Frau Doktor, ehrlich zu sagen, habe ich seit 3 Monaten Beschwerden. Und meine Beschwerden sind Verlauf der Zeit verschlimmert. Ja, ich fühle mein linker Bein schwach. Ja, ich kann zurzeit nicht gut laufen. Ja, in der letzter Zeit humpele ich und in der zwei Wochen stolpere ich sehr oft und zweimal bin ich gestürzt. Okay, Sie haben seit 3 Monaten Beinschwäche Ja. innerhalb 2 Wochen sie Ja. stolpert haben und Ja, ich humpele auch, stolpere. Ich stolpere und habe es zweimal gestürzt, gefallen. gefallen. Okay. Ja. Das gefällt mir nicht. Ich bin jung und ich bin sehr aktiv normalerweise, aber ich kann nicht gut laufen. Das stört mich. Okay. Aber Sie haben früher bis 3 Monaten keine Beschwerden haben. Nein, nein, ich war sehr sportlich, Frau Doktor. Ich bin sehr jung, aber in letzten 3 Monaten, ich möchte nicht rausgehen. Ja, das ist immer schlimm geworden. Okay, haben Sie diese Schwäche mit beide Beinen oder? Nein, linke seitig. Okay, linke Bein. Okay. Ja. Haben Sie Taubheitsgefühl oder fühlen Sie sich kribbeln mit? Ja, auf dem linken Bein wie eine Ameise laufen. Wie Ameise laufen. Ich fühle, das ist wie komische Gefühl. Taubheitsgefühl oder Kribbeln, ich kann nicht gut Okay. beschreiben. Könnten Sie Ihren linken Bein abhoben? Hoben? Ja, ich kann heben, ja. Okay. Heaven. Ya Habe des Schmerzen? ja Schmerzen nicht schlimm, aber manchmal fühle ich auch Schmerzen in linkem Bein. Okay. Haben Sie an dem Bein gerötet, Schwellung oder überwärmt bemerkt? Nein, nein, das ist ganz normal. Ganz Aber normal. ja, ganz normal, aber das ich fühle dünner als rechte Seite. Ich fühle ein bisschen dünn Okay. als rechte Seite. Und ja, ich erinnere mich daran, vor 3 Monaten, nachdem ich Treppe geçtiğim meine Beschwerden beginnt. Es war schwer zu Treppe steigen und meine Okay. Beschwerden beginnt. Okay, Ihre Beschwerden langsam aufgetreten. Ihre Yani Beschwerden sind langsam aufgetreten, aber im Verlauf schlimmer geworden. ja. Okay. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Nein, Frau Doktor, ich war ganz gesund vor 2 Monaten. Bis vor 2 Monaten, ja. Haben Sie in Ihrer Familie oder Umgebung ähnliche Beschwerden? Eine Person mit ähnlichen Beschwerden? Nein, ich erinnere mich nicht. Mein Vater ist ganz gesund, jetzt auch. Aber Okay. meine Mutter leidet an Mammakarzinom. Mama karşına. Ja, und ich fühle mich sehr müde, Frau Doktor. Ich fühle mich sehr müde. Ich möchte nichts machen. Ich möchte nicht rausgehen. Ja, es geht immer schlimmer. Und ja, Sie Okay. können verstanden, das ist sehr schwer für einen jungen Mann. Ja, okay. Das ist eine schwierige Situation. Ich verstehe ganz genau. Und haben Sie Atemnot? Nein, nein, ich kann Nein. gut atmen. Haben Sie Fieber? Nein, ich habe kein Fieber. Okay. Haben Sie Nachschweiß? Nein, nein, habe ich keinen Okay, Nachweis. haben Sie in letzten 6 Monaten ungewöhnlich ab oder zugenommen? Nein, ich bin immer für 65, ja, ungefähr. Okay, ist Ihnen schwindelig? Nein, mir ist nicht schwindelig. Okay. Haben Sie Übelkeit oder Emesis? Nein, vor einem Monat hatte ich einmal erbrochen, aber ich habe gedacht, dass ich etwas gegessen habe. Deswegen ja, hatte ich erbrochen. Okay. Wenn sie gefallen hat, sind sie auf den Hüfte gefallen? Ja, nicht Hüfte. Ich war ja hingefallen, aber ich habe keine Verletzung gehabt. Keine Verletzung gehabt. Ja, nur zweimal gefallen, aber ja, natürlich, es tut weh, aber ich habe nicht verletzt. Haben Sie ähnliche Beschwerden mit Ihren Arms? Nur Bein. Nein. Nein, nur linken Bein habe ich Beschwerden. Okay. Aber Frau Doktor, hatte ich vor 2 Monaten einmal 15 Minuten Doppel gesehen einmal Okay. und ich habe gewartet, ich könnte nicht einen Termin gefunden. finden. Und ich habe gewartet, dann sehe ich ganz normal. Das war nur einmal. Okay, haben Sie auch Hörungsstörungen? Hörstörung habe ich nicht. Nicht. Oh, okay. Ja, ich verstehe. Könnten Sie Ihre Urin bis zur Toilette erhalten? Ja, ich habe Halten. kein Problem beim Wasserlassen. Beim Wasser, okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Nein, ich habe ja manchmal Verstopfung, aber das ist ja seit als ich Kind war, ja, das ist lange Geschichte. Okay. Wann war Ihr letzter Stuhl? Ja, ich gehe zum Klo, Stuhlgang, ja, gestern hatte ich. Okay. Rauchen Sie? Ich rauche nicht. Nein, ich Okay. hasse Zigarette. Ja, okay. Sie nicht rauchen. Sie. Ja, ich rauche nicht. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, gelegentlich trinke ich, besonders am Wochenende, aber in den letzten 3 Monaten möchte ich nicht trinken und möchte ich nicht mit meiner Freundin treffen. So, ich trinke nicht jetzt. Okay, am Wochenende trinken Sie wie trinken Sie? Bier trinke ich. Bier. Ich trinke normalerweise gerne Bier, aber in den letzten 2 Monaten trinke ich nicht. Okay, hatten Sie jemals hatten Sie jemals mit Drogen Kontakt? Nein, nein, habe ich keinen Kontakt mit Drogen. Okay, haben Sie Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Okay, wurden Sie schon mal operiert? Ja, als ich Kind war, mein Blinddarm entfernt wurde. Er wurde entfernt. Okay, was war diese Operation komplikationslos? Ja, ich erinnere mich, keine Komplikation. Okay, noch andere Operationen haben Sie? Nein, habe ich kein Okay. mehr Operationen gehabt. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, wenn ich Allergie habe, ich nehme Spray. Manchmal habe ich Allergie im Frühling besonders und manchmal huste ich und dann nehme ich einen Spray. Okay, das ist einige allergisch Asthma oder Ja, Pollenallergie. nicht Asma, Pollenallergie vielleicht. Pollenallergie. Besonders Frühling habe ich Beschwerden. Okay, sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich bin vollständig geimpft. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, 3 Monaten. normalerweise ich habe ja sehr oft Fußball gespielt, gelaufen, aber seit 3 Monaten ich kann nicht Sport treiben. Okay, wann sind Sie, was machen Sie beruflich? Ja, ich bin Informatiker. Okay, haben Sie Stress, haben Sie viel Stress in Arbeit? Ja, meine Arbeit ist ja stressig, ehrlich zu sagen. Okay, sind Sie verheiratet? Nein, ich bin ledig. Okay, haben Sie Kinder? Nein, nein, ich habe kein Kinder. Ja, ich fühle mich sehr isoliert und einsam, Frau Doktor. Ja, Leben ist sehr langweilig für mich, besonders seit 3 Monaten. Okay, Herr Huber, ich verstehe Sie, und ich werde Ihnen wie schnell möglich helfen. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Ich glaube, wir können Ihre gut behandeln. Gut behandeln. Okay, ich habe meine alle Frage gestellt, und haben Sie, möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, Frau Doktor, ich habe natürlich Angst. Ich bin jung und ich kann nicht gut bewegen. Was kann ich haben? Was vermissen Sie? Okay, Frau Huber, Herr Huber, Ihre Beschwerden können viele Ursachen haben. Um eindeutige Diagnose zu stellen, möchten wir einige Untersuchungen durchführen. Aber denke ich, Sie haben eine Probleme mit Ihren Nervensystem. Nervensystem. Habe ich nörologische Erkrankung? Ich Ja, habe. ich denke, Aber warum? Ich bin sehr jung. Normalerweise alte Menschen hat nörologische Erkrankungen. Warum habe ich? Ich verstehe nicht. warum können wir nicht eine genauso sagen, aber möchte ich eine genauso Diagnose stellen, und ich werde sie körperlich untersuchen, danach Blut abnehmen und einige weitere Untersuchungen durchführen. Ein Röntgenaufnahme veranlassen, dann ein MRT oder ein CT oder gegebenenfalls ein MRT durchführen. Und Ihre Beschwerden werde ich mein Oberarzt besprechen. Wenn alle Ergebnisse erhalte, ich werde Sie informieren. Ja, was ist MRT, Frau Doktor? Ich habe nicht gehört. Erstmal. Ja. MRT ist eine Abkürzung für Magnetik Resonanz. Oh. ja, klar. Okay, Magnetresonanztomographie. Das ist eine schmerzfreie Untersuchung, und mit Hilfe dieser Untersuchung beurteilen wir ihre ganze Körper. Deshalb denke ich, diese Untersuchung ist notwendig für Sie. Sie müssen legen, sie müssen sie liegt sie liegen Rückenlage, und einige Maschine ihre Körper ne yapacak? Und wir geben mit Hilfe MRT geben wir einige Bilder von ihre Körper. Diese Untersuchung dauert circa 15 Minuten, und denke ich. Okay, Frau Doktor, ich danke Aa, Ihnen. Ich okay. danke Ihnen. Ya bu afroluklara çalışmadım ben. Per Oberarzt, ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, natürlich, bitteschön. Der Patient heißt Klaus Huber, ist 33 Jahre alt, 1,79 Meter groß und 65 Kilogramm schwer. Herr Huber stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Monaten kraftlos mit sein linker Bein, sein links linksseitiger Bein oder ja. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Monaten bestehender zunehmender linksseitiger kraftlos Meinen Sie Parisi? ja, Parasit. Okay. Parasit. Und der Patient klagt über auf. Der Patient klagte über auf Parästhesie, Hypostasie, nein, Ja, okay. Hypästhesie, Hyperesthesie, ja. Hypästhesie und Fatigue. Fatigue. Diese Beschwerden seien langsam aufgetreten nach dem Belastung besonders Treppe steigen auf. Ja. Nein. Oh. Okay. Baştan. Bitte machen Sie weiter. Ja. Diese Beschwerden seien langsam aufgetreten. Der Patient berichtet, der Patient berichtet die Schmerzen oder der Patient beschreibt diese Beschwerden belastungsabhängig. Belastungsabhängig diyelim. Also meinen Sie Parese, oder? Ja, Okay. gibt es es gibt keine es gibt keine Rötung, keine Kolor, Dolor oder Tumor am linker linker Bein und die vegetative Anamnese war Moment mal, also gibt es etwas, das die Beschwerden lindert oder verschlimmert, habe Sie schon gefragt? Gibt es nein, Lindert oder ja, ich habe nicht gefragt, aber ich werde beim Untersuchungen diese Fragen stellen. Aber diese Fragen stellen. Okay. Diese Beschwerden seien langsam aufgetreten, aber im Verlauf schlimmer geworden. Okay. Der Patient başka da bir şikayet yok vallahi yani. Gibt es eine Schmerzen bei diesem Patienten Nein. oder Nein. keine Schmerzen? habe keine Schmerzen. Sie haben nur Beschwerden beim sein linke Bein und in 3 Monaten sie haben viele Gefallen und Stolperung oder Okay. Also leidet der Patient irgendwelche andere neurologische Probleme? In 3 Monaten habe er eine Sehstörung, wie Doppelsehen, aber er hat keine anderen neurologische Symptome. Sie haben keine Hörungsstörung oder Wasserlassen oder Stuhlgangprobleme. Sie kann ihre Urin erhalten. Meinen Sie, es gibt kein Inkontinenz, ne? Genau. Ja. Urin- oder Stuhlinkontinenz, okay. Okay. Ja. Ja, Okay, machen Sie weiter. er habe keine Inkontinenz. Okay. Başka Und als vegetative da. Anamnese, was haben Sie da? Ja, in der vegetative Anamnese war unauffällig. Die vegetative Anamnese war unauffällig, bis auf in Apatenz. Schlafı da sormadım gerçi. İnapatens und Schlafstörungen. Aber der Patient berichtete über sie habe kein Lust haben und der Patient bevorzuge zu Hause bleiben aufgrund ihrer Beschwerden. Er kann nicht gut laufen und er hat Bewegung eingeschränkt. Deshalb er habe einige psychologische Störungen auch. Er fühle sich langweilig. Also können wir sagen, leidet der Patient unter depressive Verstimmung? Ja, ein bisschen. Ich denke, er hat einige depressive Symptome. Er hat einige depressive Symptome. Zum Beispiel hat er einen Selbstmordgedanken, habe ich schon gefragt. Nein, ich habe nicht gefragt. Aber der Patient diese Beschwerden nur 3 Monaten und ich werde und ich möchte und er möchte behandeln. Deshalb denke ich er nicht nicht kötü bir şey düşünmüyor. Ya neyse. Okay, An vor gut. Erkrankungen ya an vor Erkrankungen der Patient habe keine bekannten Erkrankungen. Der Patient habe keine bekannten vor Erkrankungen und er nehme keine regelmäßig Medikamente. Aber er hat Frühlingsallergie oder Pollenallergie. Deshalb nehme er bei Bedarf Spray ein. erledigt und habe keine Kinder. Arbeite als Informatiker. Mit wem? Mit Sie wem wohnt er? wohnt er, ja, er sei ledig und er lebe alleine. Allein, okay. Alleine, ja. Und was haben wir über Voroperation-Geschichte? Ja, bei der Patientin wurde als Kind einen Appendektomie durchgeführt und sie habe keine andere Operation gehabt. In der Familienanamnese wird angegeben, bei der Mutter Mammakarzinom. Bei der Mutter liege Mammakarzinom vor, und sein Vater ist gesund. Er hat keine Geschwister. Er sei Nichtraucher und trinke gelegentlich Alkohol. Am Wochenende ein Fläschchen Bier. Aber seit 3 Monaten, wenn seine Beschwerden aufgetreten sind, er trinke keine Alkohol. Und Drogenkonsum wurde verneint. Und an anamnestischen Angaben deuten am ehesten ein Multiple Sklerose hin, als Differenz. Welche Symptome sprechen für eine Multiple Sklerose bei Ja. diesem Patienten, ich meine? Der Patient habe einseitige Parästhesie und Hypästhesie, und er ist 33 Jahre alt, eine junge Patient, und früher habe ich keine Beschwerden. Und sie haben keine Fieber oder sie haben keine Unfallvorgeschichte. Er hat keine Unfallvorgeschichte oder andere Erkrankungen. Deshalb ich denke, er hat Multiple Sklerose. Okay, welche Differentialdiagnose denken Sie? Als Differentialdiagnose Diskus hernie, Lendenbereich oder Also, welche Symptome sprechen gegen einen Diskusprolapsus bei diesem Patienten? Gegensprich. Ja, der Patienten habe keine Ursache für eine Diskushernie. Es gibt keine bestimmte Auslöser, ja? Ja, Keine bestimmt Auslöser. keine Okay. Auslöser. Ja. Sonst noch? Also keine Was? Schmerzen, auch Keine keine Schmerzen, Schmerzen. ja, keine Schmerzen. Und sie haben Parästhesie und Hypostasie, aber keine Inkontinenz. Deshalb, ich denke, diese Beschwerden sprich für nie nicht Lendenbereich oder Lendenwirbelsäule. Okay, sonst noch etwas als Differentialdiagnose haben Ja, Sie? als Differentialdiagnose PAVK kommen in Betracht, aber ja. Kommt Apoplex bei diesem Patienten als Differentialdiagnose? Apoplexia, wir denken, Apoplex, ja, wir Warum? denken. Warum? Wenn der eine Apoplex oder nach einem Apoplex, der kann man ähnliche Beschwerden haben, ähnliche Beschwerden haben. Eine subarachnoidal Blutung oder TIA, nein, ja, Ja, warum nicht? Okay. nach dem TIA. Man kann diese Beschwerden, aber im Verlauf der Patienten, die Beschwerden des Patienten schlimmer geworden sind. Deshalb, das ist nicht eine temporär Ja, geht. also der Patient hat diese Beschwerden seit 3 Monaten. Also diese Zeit ist relativ lange Zeit, ne? Ja. Genau. Okay, jetzt haben Sie eine Verdachtsdiagnose und Sie haben auch viele verschiedene Differentialdiagnose. Was machen Sie jetzt? Ja, zur Abklärung der Beschwerden sollten wir weitere Untersuchungen durchführen. Zuerst würde ich körperlich untersuchen, dann Worauf Blut. achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ja, neurologische Untersuchung ist notwendig. Ich inspiziere alle Körper und ich überprüfe die Muskeln, okay. Muskel und Muskeln, ja. Muskel, ja, Muskel. Ja. Ich überprüfe Muskel, Kraft oder Sensibilität, ja. Motorik oder Sensorik? Störungen, Ja, genau. Okay. Störungen. Ja, noch? Bei der körperlichen Untersuchung. Ja. Ja, ich abtaste beide Beine und ich taste beide Beine ab. Also Sie haben gesagt, dass Sie eine Differentialdiagnose haben als Also PAVK, ja? PAVK, Genau. Was ja. machen Sie? Ja, ich beurteile linke Bein über Rotung, Schwellung oder Überwärmung. Aber der Patient hat gesagt, er hat keine dieser Beschwerden. Also periphere Pulse, ja, das ist sehr Ja, wichtig. periphere Genau. Puls. Ja. Genau. Okay. Okay. Und was machen Sie als Apparativdiagnostik, um Ihre Verdachtsdiagnose zu bestätigen? Ich meine. Ja, für diesen Fall sollte sich die Verdachtsdiagnose zur Abklärung der Beschwerden würde ich ein MRT veranlassen. Was erwarten Sie bei dieser Untersuchung? Ich meine MRT. BMRT. Ne görüyorum bilmiyorum. Ne görüyorum? Ja, ich denke, Plagg für MS, Ja. also ich bin mir Ja. nicht sicher auch, also das ist ein neuer Fall auch für mich. Ja. Ja. Ja, Aber die schade. Plagen sind wie sehr, sehr wichtig, ich glaube. Ja, Okay. MRT und eine Schädel MRT, Schädels MRT ist wichtig. Und nach dem MRT ich würde Lumbalpunktion durchführen. In der Lumbalpunktion überprüfe ich oder bei der Lumbarpunktion zeigt uns Antikörper, aber welche Antikörper? Ich weiß nicht. Okay. Okay. Und ein EEG können wir veranlassen. Beurteilen die Muskelzustand oder Zustand meinen Sie? ja Schustand ja Muskelzustand oh. EMG meinen Sie, oder? EMG. Also, okay. Ja Ja, kein EEG. EEG EMG, oder? ja. Okay. Okay, also Sie haben schon Ihre Verdachtdiagnose bestätigt. Und was machen Sie jetzt als Therapie? Welche Möglichkeiten haben wir? Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgenden Therapie vor. Zuerst Glukokortikoid und einige immunsuppressive Therapie schlage ich vor. Und diese Patienten oder Multiple Sklerose ist eine chronische Erkrankung und im Verlauf diese Krankheit verschlechtert. Im Verlauf ist die Krankheit verschlechtert oder im Verlauf kann die Krankheit verschlechtert. Deshalb empfehle ich die Patienten regelmäßige zum Arzt gehen. Ja. Okay, also Ja. wir würden ein neurologisches Konsil anfordern, Ja. ja, um die Therapie des Patienten zu optimieren, genau. Okay, gut. Gut, nicht Okay. gut. Gut.